Okay, thanks for coming tonight. Danke schön fürs Kommen heute Abend. So, everyone have their Bibles? Habt ihr eure Bibeln dabei? Pastor Alice promised me. Der Pastor Alice hat mir versprochen. That if I let him preach, he wouldn't make fun of me tonight. Also wenn ich ihn predigen lasse, dann macht er keine Späße mit mir. So, we're gonna have Pastor Alice come up and preach tonight. Also wird der Pastor Alice heute Abend predigen. He can't make fun of my brother-in-law either. It's going to be tough, though. Auch kein Spaß für über Pastor Brian. We're going to give him a real challenge tonight. Also heute wird das wirklich gefordert sein. Keine Späße weder über Pastor Rob noch über Pastor Brian. You want to preach? Er wird nicht predigen. You know, he's like one of the most. He's at the conferences. He's bei den Konferenzen. He's like this tiger in the pulpit. Er ist wie ein Tiger in der Kanzel. And, we want him to come up tonight and just no, not be a kitty cat. Wir möchten, dass er auf die Kanzel kommt und ein Kätzchen ist. See the spirit of the lion of Judah. Nein, wir wollen den Geist von dem Löwen von Juda erleben. Tennessee style. Come on up. Im Stil von Tennessee. Okay, if you have your Bibles, let's turn to I think the only book I could preach from after the music service, Revelations, the fifth chapter. Bitte schlag zur Offenbarung, Kapitel 5. Das ist das einzige Buch, wo ich jetzt von predigen kann, nachdem ich die Anbetung gehört habe. Revelations 5. Offenbarung, Kapitel 5. I've already been accused of doing this to Axel, but I did not. Da gab es Anklagen gegen ihn, dass er mir den Finger gebrochen hätte, aber er war es nicht. Okay. The last message I preached before we came here in our church. Die letzte Botschaft, die ich gepredigt habe, bevor wir hier in die Gemeinde kamen, was that all creation is groaning for the coming of the Lord. Ist, dass die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt nach dem Wiederkehren des Herrn. Can you sense that? Könnt ihr das spüren? Can you see it? Könnt ihr das sehen? Now most of you aren't as old as I am. Excuse me. Most of you are not as old as I am. Die meisten von euch sind nicht so alt wie Pastor Alice. Me and Pastor Brian's about top of the ladder here. Der Pastor Brian ist auch nicht ganz oben auf der Leiter in der Hinsicht. But I've lived 57 years. Aber ich bin jetzt 57 Jahre alt. I have never seen any time like I've seen in the last year. Ich habe noch nie so eine Zeit erlebt wie das letzte Jahr. The earth is crying out for the coming of the Lord. Sie schreit regelrecht nach dem Wiederkommen des Herrn. See, the earth is under the bondage of the curse, just like we are. Die Erde, sie steht unter einem Fluch, genauso wie wir. Let's think just for a minute. This is not the message, but let's think together. Das ist noch nicht die Botschaft, aber denken wir einmal gemeinsam nach. The largest hurricane in the history of the world this year. Dieses Jahr der größte Hurricane, den es je gegeben hat in der Geschichte der Welt. The most hurricanes ever in this year. Die meisten Stürme, die es hier gegeben hat, Hurricanes. The largest tidal wave that is recorded in history. Die größte Flutwelle, die je in der Geschichte aufgezeichnet wurde. 185,000 people like that. 185,000 Menschen einfach weg, einfach so. Earthquakes everywhere. Erdbeben überall. Still they are trying to come out of the earthquake in Pakistan and North India. Und wenn man Pakistan und Nordindien anschaut, da versuchen sie immer noch irgendwie aus diesem Erdbeben herauszukommen. Rains, storms so much that entire mountains are breaking loose and sliding down over villages. They can't even find the people. Regenstürme, so dass ganze Berghänge abrutschen und man die Leute darunter verschüttet findet. Maybe you can think of some other things we've seen. Vielleicht könnt ihr andere Dinge euch vorstellen, die wir da gesagt haben. It's unlike any time in recorded history. Und so war es noch nie in der bisher aufgezeichneten Geschichte. So for a Christian not to be thinking about the coming of the Lord is like an ostrich with their head in the sand not thinking about its back end. Für einen Christen, dass er nicht an das Wiederkommen des Herrn denkt, ist so wie ein Strauß, der da den Kopf in den Sand steckt und nicht mehr an seinen Hinterteil denkt. They're living in denial of everything that's around them. Das ist ein Leben in der Verleugnung all dessen, was um ihn herum passiert. I don't know about you tonight. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. But if I never got to finish this message. Aber wenn ich jetzt nie diese Botschaft mehr abschließen könnte. It'd be okay. Das wäre schon okay. It'd be okay. das wäre okay. Just einfach gone. So, gone. Weg. Yeah. Past the stars. An den Sternen vorbei. And the galaxies. Die Galaxien. We have a doctor of astronomy in our church. Wir haben einen Astronomie Doktor in der Gemeinde. He's a great speaker. Und er ist ein großartiger Redner. He has expanded my view of the universe. Und er hat meine Sichtweise des Universums so weit erweitert. And he begins to talk of the vastness of the universe. Und da spricht er über die Unendlichkeit des Universums. And when he gets through, my head is just going. Und wenn er da fertig ist, dann kreist mir alles. And yet we're gonna at the speed of thought. Und wir werden eine Geschwindigkeit haben wie die Gedanken. Einstein thought the speed of light was fast. Einstein dachte, die Geschwindigkeit des Lichtes, die wäre schnell. In eternity we will travel at the speed of thought. In der Ewigkeit werden wir mit der Geschwindigkeit eines Gedankenblitzes reisen. We see stars 450 million light years away. Wir sehen da Sterne, die sind 450 Millionen Lichtjahre entfernt. That's a one in the front of it with enough zeros to go around most of this auditorium tonight. Das wäre eine, also 45 mit so vielen Nullen hinten dran, dass es einmal um das ganze Auditorium geht. And we can be there at the speed of thought. Und wir können das erreichen, einfach mit der Geschwindigkeit eines Gedankenblitzes. Okay. Vers 1. By the way, in the Hebrew language, the number 5 stands for grace. Im Hebräischen steht die Nummer 5 für Gnade. Let's see if we see any grace in this chapter. Und lass uns einmal schauen, ob wir die Gnade in diesem Kapitel erkennen. And I saw in the right hand of him that sat on a throne a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. Und ich sah in der rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben mit 7 Siegeln versiegelt. Now here's the picture. John is standing before the throne of God. Hier ist das Bild. Johannes steht vor dem Thron Gottes. On the throne, someone is sitting and they're holding an Old Testament type scroll. Auf dem Thron sitzt jemand und er hält eine Schriftrolle, ganz im Stile des alten testamentlichen Schriftrollen. But this is not a regular scroll. Das ist aber keine Schriftrolle, die irgendwelche Berichte gibt. Scrolls were never written on both sides. Weil ja die eigentlichen Schriftrollen nie auf beiden Seiten beschrieben wurden. You understand? Versteht ihr das? This scroll is written on both sides. Das ist also eine besondere Schriftrolle, dadurch, dass sie auf beiden Seiten beschrieben war. Scrolls only had one seal. Und normalerweise hatten Schriftrollen nur ein Siegel. This scroll has 7 seals. Diese Schriftrolle besitzt 7 Siegel. So it's very special. Also eine ganz besondere Schriftrolle. And it's very powerful. Und das ist eine mächtige Schriftrolle. It is held by the one on the throne. Und sie wird gehalten von dem, der auf dem Thron sitzt. The only thing I can find in history that was written on both sides of a scroll. Das Einzige, was ich da finden kann in der Weltgeschichte, wo eine Schriftrolle auf beiden Seiten beschrieben wurde, were legal documents. Das waren Rechtsdokumente. Let's hold that thought. Und bitte halt diesen Gedanken fest. So John is seeing him holding a giant scroll with 7 wax type seals on it. Und Johannes sieht ihn auf dem Thron und da ist eine riesige Schriftrolle, die versiegelt ist mit 7 Wachssiegeln. John is expecting something to happen. Johannes erwartet, dass etwas geschieht. He's very excited. Er ist ja ganz aufgeregt. He sees the scroll. Er sieht diese Schriftrolle. John knew immediately what it was. Johannes wusste sofort, was dies bedeutete. It was the desire of his heart to see this scroll. Es war das Verlangen seines Herzens, diese Schriftrolle zu sehen. But as he stood, aber als er da stand, it was said, wurde gesagt, an angel, ein Engel, a powerful angel, ein mächtiger Engel, he is screaming out in heaven, who can, is there anybody that can take the scroll? Dieser Engel rief mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? He said, is there anybody worthy to take the scroll? Gibt es jemand, der würdig ist, diese Schriftrolle zu nehmen? Nobody in heaven answered. Keine Antwort im Himmel. Nobody on the earth answered. Niemand auf der Erde antwortet. Nobody in Hades answered. Niemand antwortet darauf im Hades. In verse 4. Vers 4. John's heart was broken. Das Herz von Johannes war gebrochen. Everything John wanted was in that scroll. Alles, was Johannes wollte und sich danach sehnte. It represented all of his heart's desire. Es war in dieser Schriftrolle. Es repräsentierte sein ganzes Herzensverlangen. And the Greek implies that he began to weep out of control. He began to heave and weep and weep. Und das ging so weit, dass er nur noch weinte und im Weinen war. Nobody. Es gab niemanden. And the scroll. Und diese Schriftrolle. Held the future. Die bedeutete ja die Zukunft. Of you and I. Die Zukunft von euch und von mir. Nobody could open it. Aber niemand war in der Lage, sie zu öffnen. But then, aber dann. One of the elders said to him. Einer der Ältesten sprach zu ihm. John. Johannes. Quit being a baby. Quit being a baby. Also hör auf, ein Baby zu sein. Ja. Stop your crying. Hör auf mit dem Weinen. That's enough. Kein right Schreien now. Mehr hier. And then he said, behold. Und er sagt, siehe. He said, look. Schau. There's a lamb. Da ist ein Lamm. Look, John. Schau mal, Johannes. The lion of the tribe of Judah. Der Löwe aus dem Stamm Juda. The root of David. Die Wurzel Davids. He has paid the price that he can open the scroll. Er hat den Preis bezahlt, dass er die Schriftrolle öffnen kann. By the way, this is the beginning of Jesus' ministry and the end of his ministry. Nebenbei, das ist der Beginn des Dienstes Jesu und das ist auch das Ende seines Dienstes. In the finished work. In dem vollbrachten Werk. He said before the church was even born. Er sagt, bevor die Gemeinde überhaupt geboren wurde. If you lift me up before men. Wenn ihr mich vor den Menschen erhebt, I'll draw all men to me. Dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. He said, I will build my church. Er sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. And we've been getting in the way of Jesus building his church for 2000 years. Und seit 2000 Jahren stehen wir gewissermaßen im Weg, dass Jesus seine Gemeinde bauen kann. We've always had a better plan, it seems like. Wir haben immer einen besseren Plan, so denken wir. And all Jesus wants us to do, und alles, was Jesus möchte nur, is to lift him up. Dass wir ihn erheben, to draw to him. Auf dass er alle zu sich That's ziehen the kann. Message of the whole Bible. Das ist die Botschaft der ganzen And Bibel. Again, the elder is saying, John, look at the Lamb. Und wiederum wird gesagt, Johannes, schau auf das Lamm. Quit your crying. Hör auf zu weinen. You see, John had expectation, but then those expectations crumbled. Johannes hatte da Erwartungen, aber dann verkümmerten seine Erwartungen. That goes back to the fourth chapter when it says in verse 1, John, you come up here with me. Das geht zurück zum vierten Kapitel, Vers 1, wo es heißt, Johannes, komm rauf zu mir. I like that. Ich mag das. I agree with your pastor. Und ich stimme da ein, überein mit deinem Pastor. The only thing in prophecy that has not already been fulfilled. Das einzige, was in der Prophezeiung noch nicht erfüllt wurde, is the sound of the trumpet. Ist dieser Ruf der Posaune. That's all. Das fehlt noch. And das how ist long alles. Does it take a trumpet to sound? Aber wie lange braucht es, eine Posaune erschallen zu lassen? That's all. Das ist alles. A friend of mine was on, do they know what Bourbon Street in New Orleans is? It was in the news a lot recently. Ein Freund von mir befand sich auf der Bourbon Street in New Orleans. Die war letzte Zeit sehr oft in den Nachrichten. It is as wicked a place as there is on earth. Das ist so ein übler und böser Ort, wie man sich nur vorstellen kann. Used to be. Und so war es. It's been underwater now for a good while. Und jetzt befindet es sich unter Wasser schon eine ganze Zeit. And there they have some of the most famous bands in the world. Da gibt es eine der berühmtesten Musikbands. And in one of the saloons, they call it. Und in einem dieser Saloons, wie man ihn sie nennt. The world's famous Al Hurt. Was the trumpeter. Da war der berühmte Al Hurt, der Trompeter. He has claimed to be the greatest trumpeter that ever lived. Es wird von ihm behauptet, dass er der größte Trompetenspieler war, der je lebte. And he walked out of this saloon and er ging aus diesem Salon heraus. My friend said, Hi, you're Al Hertz, aren't you? Und mein Freund sagt zu ihm, du bist Al Hertz, nicht wahr? He said, yes, I am. Ja, bin ich. He said, wow, you play the trumpet. Wow, du spielst die Trompete, nicht wahr? And Al Hertz said, und Al Hertz sagte, yes, I'm the best in the world. Ja, ich bin der Beste der Welt. And my friend said, mein Freund sagte, well, I heard there's one better than you. Ich habe davon gehört, es gibt jemanden, der besser spielt als du. And Al was offended. He said, er war beleidigt. Wer? Who? Wer? He said, his name is Gabriel. Sein Name ist Gabriel. And Al Hertz said this. Al Hertz sagte, I don't believe I know him. Ich glaube, ich kenne ihn gar nicht. And my friend Bob said, just keep listening. Und mein Freund sagte, hör weiter zu. That's all we're waiting on, the sounding of the trumpet, you see. Und das ist alles, worauf wir noch warten, das Erschallen der Posaune. So in verse 1, im Vers 1, we see the Lord telling John to come up to heaven, and this is very symbolic of the translation of the church. In Kapitel 4, Vers 1, da sehen wir, wie Johannes heraufgerufen wird zum Herrn, und das hat eine sehr große Symbolbedeutung für die Gemeinde. And notice at the end of verse 1 there, in chapter 4, am Ende von Kapitel 4, Vers 1, I will show you these things which must take place after this. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. What is the this? Was ist nach diesem? What did he just talk back in the first three chapters? Worüber wird da gesprochen in den ersten drei Kapiteln? The church age. Das Gemeindezeitalter. That's why we believe in verse 1 the church age has ceased in this prophecy. Und deshalb glauben wir, dass im Vers 1 von Kapitel 4 das Gemeindezeitalter dann aufgehört hat. Somebody tell me, how many churches were there in Asia Minor? Wie viele Gemeinden gab es in Kleinasien? 7, okay? 7 Gemeinden. These are 7 real churches. Das waren 7 tatsächliche Gemeinden. These are also 7 characteristics of churches. Wir finden darin auch 7 Merkmale von and Gemeinden. 7 ages of churches. Auch 7 Zeitalter von Gemeinden. And we are living in what church age today? Oder Zeitalter der Kirchengeschichte. Und wir leben in welchem kirchengeschichtlichen Zeitalter? Okay, Laodicea. Wir leben im Zeitalter der Gemeinde von Laodicea. This church began in about 1950. Und diese Gemeinde begann so etwa 1950. But a church can have the characteristics of any of the churches. Aber eine Gemeinde kann eigentlich jeden Merkmalen dieser Gemeindebriefe folgen. But John says after this. Aber Johannes sagt jetzt nach diesen Dingen. This verse 1 is a dividing place of all history. Vers 1 ist einfach eine Schnittmarke in der Geschichte. In fact, the church is not mentioned again in Revelations until the 22nd chapter in the 16th verse. Die Kirche oder die Gemeinde wird eigentlich nicht mehr weiter erwähnt bis ins Kapitel 22, Vers 16. Verse 2. Vers 2. By the Spirit he was taken to the throne in heaven. Durch den Geist wurde er vor den Thron genommen im Himmel. This is the third heaven in the presence of God. Der dritte Himmel in der Gegenwart Gottes. So John is representing us. Johannes repräsentiert uns. The church age has finished. Das Gemeindezeitalter ist beendet. He's gone into the heavenlies. Er ist in die Himmel gegangen. He's gone before the throne. Er steht jetzt vor dem Thron. Verse 7. Vers 7. It says, and da heißt the es, first living creature was like a lion, the second living creature was like a calf, the third living creature like the face of a man. And the fourth living creature was like a flying eagle. Und da heißt, das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte einem Menschen und das vierte einem fliegenden Adler. Now what did John see? Was sah Johannes da? John saw the fullness of Jesus Christ. Johannes sah die Fülle Jesu Christi. Let's look at this just for a moment. Schauen wir uns das mal genauer an. He gave the four fullnesses of Christ in these symbolic animals. Er gab da die vierfache Fülle Jesu Christi, die durch diese 4 Tiere symbolisiert war. What is the lion? Was ist der Löwe? Okay, the lion is the king of beasts. Der Löwe ist der König der Tiere. And this shows Jesus's kingship. Das zeigt die Königsherrschaft Jesu. He was to be the king. Er soll der König sein. This is the message in Matthew. Und das ist auch die Botschaft vom Matthäus-Evangelium. Second of all, it was a calf, but the calf was to grow up and it was to be an ox. Das zweite ist ein junger Stier, also ein männliches Kalb, der dann zu einem Ochsen, einem Stier heranwachsen würde. What is an ox? Was ist ein Stier? It is a servant. Er ist ein Diener. It labors for us. Er arbeitet für uns. Jesus was the servant of man. Jesus war der Diener der Menschen. And this is the gospel of Mark. Das ist das Evangelium von Markus. Third, he had the face like a man. Viertens, er hatte das Angesicht eines Menschen. This clearly is talking about the humanity of Christ. Das spricht ganz klar über die Menschheit Christi. In the hypostatic union, he was all man and all God. In der hypostatischen Einheit, wo er ganz Gott und ganz Mensch ist. And this is the gospel of Luke. Das ist das Lukas-Evangelium. And then he said he was like a flying eagle. Und dann heißt es, er war wie ein fliegender Adler. And this shows his supernatural deity. Und das zeigt seine übernatürliche Gottheit. Sister, I don't know who you are, but you're shaking your head like that really blesses me. If you keep doing that, I'm going to start preaching like he talked about. Thank you. Also, thank you. Mit dem Kopf, God bless das ist you. I love that. Ich liebe das. Pastors need encouragement up here sometimes, you know. Die Pastoren brauchen Ermutigung hier oben. You know, if you agree like this. Wenn du zustimmst. If you don't agree like this. Wenn du nicht zustimmst. If you're confused like this. Wenn du verwirrt bist. You know. But this trio over here just blessed me. I just wanted to start. Das Trio hier, das tut mich sehr segnen mit dem Kopfnicken. Probably I shouldn't do that in Austria, but you know, they really blessed me. Sie segnen mich. Okay. Verse 8. Vers 8. And 11. Und 11. All of a sudden. Ganz plötzlich. Something happens. Geschieht da etwas? In verse 7, look at it. Schau mal Vers 7. And he came and took the scroll. Und er kam und er nahm diese Schriftrolle. The elder said, there is somebody worthy to take the scroll. Und der Älteste sagte, es gibt jemanden, der es würdig, diese Rolle zu nehmen. You're saying, Dennis, what's the big deal about the scroll? Du sagst, Dennis, was ist denn da an dieser Schriftrolle schon dran? You need to understand the scroll. Du musst verstehen, worum es da geht in dieser Schriftrolle. It deals with your future. Das ist die Schriftrolle, die deine Zukunft very bestimmt. Important. Die ist sehr wichtig. So now, the Lamb. Nun, das Lamm, that was slain before the foundation of the world has taken the scroll in his hand. Das geschlachtet wurde vor Anbeginn der Welt, dieses ergreift diese Schriftrolle. And John is beside himself. Und Johannes ist ganz außer sich. And the things in heaven begin to happen very quickly. Und die Dinge im Himmel, sie gehen ganz schnell. They begin to sing, and it says in verse 9, a new song, a song that has never been sung in all of creation. Und sie singen ein neues Lied, was noch nie zuvor in der Schöpfung gesungen wurde. We're seeing something here with such historical importance that it changes everything in the universe. Wir sehen etwas, was eine solche historische Bedeutung hat, dass es alles im ganzen Universum verändert. And it begins to sing, you are worthy to take the scroll. Und sie fangen an zu singen und singen, du bist würdig, die Rolle zu nehmen. You are worthy to open the seals. Du bist würdig, die Siegel zu öffnen. And this is what John was waiting on. Und genau darauf hat Johannes gewartet. John had been living on an island by himself in total fellowship with Jesus Christ. Johannes hat ganz alleine gelebt auf dieser Insel, also Patmos, und er hat diese Erwartung und die Gemeinschaft mit Jesus erlebt. He has seen things that nobody had ever seen before. Er hat da Dinge gesehen, die nie zuvor jemand gesehen hat. And now it's happening. Nun geschieht es. It's happening. Es geschieht. And Jesus Christ takes the scroll. Jesus Christus ergreift die Schriftrolle. And John is not weeping. Und Johannes weint nicht mehr. And he says now the Lion of Judah. Nun der Löwe Judas. Yeah, Jesus is the Lion of Judah because he's the king and because his mother Mary was in the lineage of Judah. Jesus ist der Löwe von Juda, weil er der König ist, aber auch weil er von der königlichen Geschlechtslinie durch Maria abstammt. In other words, he has the right to the throne of David. Ganz einfach, er hat das Recht auf den Thron Davids. And now that's beginning to take place. Und nun fängt es an, dass das sich abspielt. And he says, und er sagt in verse 12, Vers 12, worthy is the lamb that was slain. Würdig ist das Lamm, to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessings. Zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. What qualified the lamb to take the scroll? Was hat das Lamm dazu qualifiziert, dass es möglich war, diese Schriftrolle zu nehmen? He was killed. Er wurde getötet. He redeemed us. Er hat uns erlöst. He shed his blood for us. Er hat sein Blut für uns vergossen. He made us. Er hat uns kings zu Königen gemacht. And priests. Und Priestern. Our people in Russia always ask me, do you believe that a church should have priests? Leute in Russland fragen mich immer, glaubst du, dass die Gemeinde tatsächlich Priester hat? I say, sure. Ja, natürlich, sag ich. Oh, wirklich? You don't have pastors. Ihr habt doch keine Pastoren. I said, no, we just got one pastor, but everybody else are priests. Wir haben nur einen Pastor, aber jeder andere, oder wir alle sind Priester. And kings. Und Könige. Now, I know he may not look like one. Ich schaue nicht so aus. This guy is a priest and a king. Ich bin ein Priester und ein König. As you are. Genauso seid ihr das. Why? Warum? Because of the one that was worthy to take the scroll. Wegen dem, der würdig war, diese Schriftrolle zu nehmen. He has done something in order for you and I to be priests and kings. Er hat etwas getan, vollbracht, auf das wir König und Priester sein können. And what he did to make us priests and kings has made him qualified to hold the scroll. Und was er getan hat, auf das wir König und Priester sein können, hat ihn dazu qualifiziert, diese Schriftrolle zu nehmen. Are we together so far? Könnt ihr mir folgen? Okay. What is this scroll? Worum geht's denn in der Schriftrolle? Okay, it's a legal document. Es ist ein Schriftstück, ein legales oder ein Rechtsschriftstück. It's something that was very important to John. Etwas, was sehr sehr wichtig war für Johannes. Let's go back in time a little bit. Geh mal ein bisschen in der Geschichte zurück. In the Garden of Eden. Im Garten Eden. God. One of you smile. We really went back in time, didn't we? Einige lächeln. Jetzt gehen wir wirklich in der Zeit zurück. In the Garden of Eden, im Garten Eden, God gave something to Adam called dominion of the earth. Da gab Gott dem Adam etwas, und das kann man bezeichnen als die Herrschaft über die Erde. That's a very special word. Ein sehr spezielles Wort. It is a legal word. Es ist ein Rechtsbegriff. Can you guess what it is? Wisst ihr, welches es ist, oder? God gave Adam the title deed to the earth. Gott gab dem Adam gewissermaßen einen Besitztitel, ein Besitzrecht an der Erde. The earth was for us. Die Erde war für uns, für den Menschen Adam. It was our heritage. Unser Erbe. And when Adam and Eve sinned, aber als Adam und Eva sündigten, you remember God cursed the ground? Erinnert ihr euch daran, wie Gott den die Erde verfluchte? How did he curse the ground? Wie hat die Erde verflucht? Den Boden. He took the title deed. Er nahm die Schriftrolle. And he gave it to the new owner. Er gab es dem neuen Eigentümer. And Satan has owned this world ever since then. Und seitdem ist Satan Besitzer dieser Welt. Does the Bible not call him the prince and the power of the air? Nennt die Bibel ihn nicht den Prinz der Lüfte? In John 12:31, does it not say that he is the ruler of this world? Johannes 12, wird da nicht gesagt, dass er der Herrscher dieser Welt ist? Isn't it amazing how God gets blamed for everything today? Ist nicht erstaunlich, wie Gott die Schuld für alles zugeschoben wird? Why did God make me sick? Warum hat Gott mich krank gemacht? You sure it was God? Sicher, dass es Gott war? Why did God let all of these hurricanes come? Warum sind all diese Hurricanes gekommen? Gott war das. You sure it's God? Bist du sicher, dass Gott das war? Why did my baby die? Warum ist mein Baby gestorben? You sure it's God? Sicher, dass es Gott war? That's not the way I read my Bible. Also ich lese meine Bibel anders. This world, diese Welt, has a king. Hat einen König. You understand? Versteht ihr das? His name is Satan. Und sein Name ist Satan. He has the legal title deed. Er hat das Besitzrecht. He is over what belongs to us. Er hat sich über das gesetzt, was eigentlich uns gehört. And I'm offended every day. Und das beleidigt mich eigentlich jeden Tag. When I see drugs. Wenn ich Drogen sehe. And street children. Straßenkinder. And orphans. Waisen. And prostitutes. Prostituierte. And alcoholics. Alkoholiker. And abusive husbands. Missbrauchende Ehemänner. Why? Warum? Because God gave us this earth. Weil Gott die Erde uns gegeben hat. And Satan deceived and took it. Satan hat uns getäuscht in der Name. That's why John was excited. Deshalb war Johannes John so aufgeregt. Knew the time had finally come. Johannes wusste, die Zeit hat sich jetzt erfüllt. That Jesus, dass Jesus would take the title deed, diesen Besitztitel nehmen würde, and the earth would be given back to the children of God. Das Eigentumsrecht und dass dieses Recht den Kindern Gottes wiedergegeben würde. He paid the price. Er hatte den Preis bezahlt. He bought the earth back for us. Er hat die Erde für uns zurückerkauft. You see, Jesus dying on the cross did not just purchase our salvation. Dass Jesus am Kreuz starb, hat nicht nur uns unsere Errettung erkauft. Jesus' death on the cross purchased our inheritance. Sondern vielmehr, es hat auch uns ein Erbe erkauft. It purchased the earth that God had created for us. Es hat uns die Erde erkauft, die Gott ja für uns geschaffen hatte. And that's why I tell when I'm under demonic attack, listen, demons, you're serving a defeated master. Und deshalb sage ich den Dämonen, wenn ich unter Attacken stehe, ihr dient einem Meister, der eigentlich schon niedergeschlagen ist. You've got a chain around your throat and you've almost run to the end of the chain. Und ihr habt bereits eine Kette um den Hals geknüpft und ihr seid schon am Ende dieser Kette. We're near the time that John is seeing right here, my friend. Wir sind da ganz nah an diesem Zeitpunkt, den Johannes da sehen kann. Then the seven seals. Dann die sieben Siegel. Are seven judgments of wrath. Es sind sieben Siegel von Zorngerichten. Against you? Gegen euch? No. Nein. No. Nein. Against the one that took the earth. Gegen den, der sich die Erde genommen hat. The seventh seal. Der siebte Siegel. Has seven trumpets. Hat sieben Posaunen. And that's seven more judgments of wrath. Und das sind sieben weitere Zorngerichte. And the last trumpet. Und die letzte Posaune has seven bowls of wrath. Hat sieben Schalen des Zorns. And that last bowl. Und die letzte Schale is the battle of Armageddon. Ist die Schlacht von Armageddon. So here's what John is seeing. Hier ist also genau das, was Johannes sieht. The Lamb has paid the price. Das Lamm hat den Preis bezahlt. When we go home, wenn wir nach Hause kehren, he will stand, dann werden wir he will take the scroll, da stehen und er wird diese Schriftrolle nehmen. And then God will pour his wrath out on Satan and his system. Und Gott wird seinen Zorn ausgießen über Satan und seinem Weltsystem. And then the title deed to this world. Und dann wird dieses Besitzrecht an der Erde will be ours. Es wird unser sein. No more sickness. Keine Krankheit. No more drugs. Keine Drogen. There'll not be a police department. Es wird keine Polizeistation mehr geben. You know, I see all kind of organizations today trying to fix the earth. Ich sehe alle Arten von Organisationen, die versuchen, die Erde irgendwie noch in Ordnung zu bringen. Don't you? Sieht er sie nicht auch? United Nations. Vereinte Nationen. Wir machen es schon. Greenpeace. Sorry? Greenpeace. Also Greenpeace, ja. People that tries to stop inhuman action against other human beings. Leute, die versuchen, Unmenschlichkeit zu stoppen, die Menschen an anderen Menschen verüben. Politicians. Politiker. Social workers. Sozialarbeiter. Many of them have very well-meaning intentions. Viele haben gut gemeinte Absichten. But see, the problem. Aber das Problem. Is who owns this earth. Ist das, wem gehört denn die Erde? Whose kingdom it is. Wessen Königreich ist es noch? But there is coming one. Aber es kommt jemand. That will not need any of those organizations. Der solche Organisationen nicht brauchen wird. And he will make this earth. Und er wird, sorry. Er wird diese Erde nehmen. Our inheritance. Als unser Erbe. Now, why would I even bring a message like this? Warum predige ich solche Botschaft? Here's why. Hier kommt der Grund. So many times we get to looking at circumstances around us. So oft schauen wir nur auf die Umstände um uns herum. And it's very depressing. Und oftmals ist es sehr deprimierend. Some of you have told me things since I've been here that I'm aware that you're aware the world's not doing very good. Einige Leute haben mir Sachen erzählt, die mir bewusst gemacht haben, dass ihr euch bewusst seid, dass der Welt nicht so gut geht. Anybody here thinks the world's doing a great job? Denkt jemand hier vielleicht, dass die Welt, dass ihr gut geht? I mean, Muslims killing Christians. Die Moslems bringen Christen um. Christians killing Muslims. Christen bringen Moslems um. AIDS epidemic in the world like is unbelievable. AIDS-Epidemien in der Welt einfach unfassbar. China just announced that it's predicting 10 million Chinese to have AIDS in just a few years. 10 million. China sagt voraus, dass sie in Zukunft wahrscheinlich 10 Millionen AIDS-Kranke haben werden. Now we've got the bird flu they're worrying about. Dann die Vogelgrippe, wo man schon die Angst vor hat. We've got when I was a young boy. Als ich ein Junge noch war, there were 8 transmittable sex diseases. 8. Da gab es 8 übertragbare Geschlechtskrankheiten. Anybody know how many there are now? Weiß jemand, wie viele das heute sind? The last time I read it was 93. Das letzte Mal, als ich das gelesen habe, waren es 93. I don't know where they're coming from. Ich weiß nicht, wo die herkommen. But I know who's behind where they're coming from. Aber ich weiß, wer dahinter steht. We're using up our petroleum. Wir verbrauchen da unsere Erdölreserven. I'm glad I'm not going to live 50 more years. Ich bin froh, dass ich nicht weitere 50 Jahre leben muss. I can imagine going to the benzene station with a shotgun to get a few drops of petroleum or benzene for my car. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich dahin gehe mit einer abgesägten Gewehr, um da ein paar Tropfen für mein Auto zu bekommen, ein bisschen Benzin. Think about it. Denk mal drüber nach. They don't want us to use gasoline in the cars because it produces bad air. Die wollen nicht mehr, dass wir Benzin in das Auto füllen, weil dadurch ja die Luft verschmutzt wird. They don't want us to use atomic energy because it makes us glow at night. Sie wollen nicht, dass wir da Kernkraftwerke bauen, weil wir dann in der Nacht zu glühen beginnen. Anyway, and now they've got, you know, they were going to make windmills to make electricity. Und jetzt haben wir Windmühlen, auf dass wir da Strom erzeugen. Now the Audubon Society is against that because it kills birds. Nun ist die Autobahngesellschaft dagegen, weil das die Vögel tötet. The world is gone crazy. Die Welt wird verrückt. Can you see in 10 years we're sitting in the home with little hand generators trying to get enough to watch TV? Könnt ihr euch da vorstellen, wie ihr zu Hause in 10 Jahren sitzt und da so kleine Dynamos betreibt mit den Händen, damit ihr Fernsehen gucken könnt? Was für eine verrückte Welt. The owner. Der Eigentümer. The one that has the title deed hates you. Der das Besitzrecht jetzt hat. Hates me. Der hasst euch und der hasst mich. And hates our Lord. Und der hasst auch unseren But Herrn. I've got news for him. Aber ich habe da eine Nachricht für ihn. He is defeated. Er ist bereits besiegt. We are champions. Wir sind die Meister. God is going to open the title deed to the world. Gott wird diese Besitzrolle über die Welt. And if you want to outrun the sunshine around the earth, you can do it. Er wird sie öffnen, und wenn du die Sonne irgendwie überlisten möchtest oder schneller als der Sonnenstrahl rennen möchtest, dann versuch das mal. Have you ever heard of Vance Havner? Habt ihr jemals von Vance Havner gehört? Vance Havner. Vance Havner, he was in the last generation, my generation. Also der ist von der letzten Generation, meiner Generation. And he's one of the greatest preachers that ever lived. Er ist einer der größten Prediger, die je gelebt haben, Vance Havner. This guy was so anointed, I think you could cut off the lights and still see his face. Also dieser Mann, der war so gesalbt, man könnte einfach das Licht ausschalten und würde immer noch sein Gesicht sehen. Vance told me, like private. Der hat mir privat so erzählt. I love to read. They used to call them suspense books. They have another name, Pastor Rob. Yeah, they're suspense books, but they have a better name, and I can't think of it. But that's okay. Mysteries novels, genius. Er hat mir gesagt, er liebt es sehr, so geheimnisvolle Novellen zu lesen. Krimis zu lesen. Krimis, ja, einfach Krimis zu lesen. You did good. And Vance would read in these books. Und Vance las also diese Krimi-Romane. And in the middle of the book. Und inmitten dieser Romane oder Bücher. The bad guy is always winning. Da schaut das immer so aus, als wenn der Böse gewinnen würde. Almost every time. Fast jedes Mal. And Vance was so into these mysteries, he was like, come on, you can do it, come on, you can do it. Und Vance war so mitten in der Handlung da drin, dass er denkt, hey, komm, du schaffst es. And he would do this. Und er wird dann Folgendes machen. He would turn over to the last chapter of the book. Und dann überspringt er einfach die übrigen Kapitel bis zum letzten Kapitel des Buches. And he would read where the good guy won. Und hat einfach gelesen, die Stelle, wo der Gute dann Sieg erringt. And then he would go back to the middle of the book. Würde dann zurückgehen zur Mitte des Buches. And he'd tell the good guy, don't give up, don't give up. Und er würde dann dem Guten sagen, gib mich auf, gib mich auf. You're gonna win. Du wirst schon gewinnen. I read the last chapter of the book. Ich habe das letzte Kapitel gelesen. Du wirst gewinnen. Bless God, I've read the last chapter in this book. Ha, gesegnet sei Gott. Ich habe das letzte Kapitel des Buches gelesen. I want to encourage you. Don't give up. Ich möchte euch ermutigen. Gebt nicht auf. Don't give up. Gebt nicht auf. We've already won. Wir haben bereits gewonnen. This earth is ours. Diese Erde, sie gehört uns. The Lord. Der Herr has given all things to us. Hat alles uns gegeben. And we have an enemy that thinks he's going to keep this earth. Wir haben einen Feind, der glaubt, dass er diese Erde halten kann. But he's wrong. Aber da ist er verkehrt. Every time a demon attacks you, just turn the book and say, "Hey, let me read your future to you." Jedes Mal, wenn dich ein Dämon angreift, dann schlag einfach zum letzten Kapitel und sag, schau mal, ich werde dir die Zukunft erzählen. Read them two or three verses on the blood and then turn over there where they're all cast into hell. Lies ihm erstmal zwei, drei Kapitel über das Blut und dann schlag weiter, wo sie alle in die Hölle geworfen werden. They're not stupid. Du bist ja nicht doof. They'll be looking for somebody that's, you know, from the other church. Oh, okay, die sind ja nicht doof. Die werden jemanden suchen, der von ihrer Gemeinde kommt. My friend, God is doing an amazing work in your church here. Gott macht ein wunderbares, erstaunliches Werk hier in der Gemeinde. You have a Philadelphian church in the middle of the Laodicean church age. Ihr habt eine Philadelphia-Gemeinde inmitten des laodiceischen Gemeindezeitalters. You have the opportunity to shake a city for Jesus Christ. Ihr habt die Gelegenheit, eine ganze Stadt zu erschüttern für Jesus Christus. And I pray that the government curses you like they did in Jerusalem. Und ich bete darum, dass die Regierung euch so verfluchen wird, wie sie es in Jerusalem taten. And they said, they're filling our city with their doctrine. Sie erfüllen unsere ganze Stadt mit ihrer Lehre. Wouldn't that be wonderful? Wäre das nicht wunderbar? Wouldn't it be wonderful? Wäre das nicht wunderbar? If we can see who we are. Wenn wir nur sehen können, wer wir sind. We're not street children. Wir sind keine Straßenkinder. We own the streets. Uns gehören die Straßen. We're not losers. Wir sind nicht Verlierer. If you pick an alcoholic from the road and he receives Jesus Christ, no matter how much he's wasted his life, he's not a loser anymore. Wenn ihr einen Alkoholiker aufsammelt auf der Straße und egal wie er sein Leben verbracht hat und was er vielleicht da falsch gemacht hat, er ist kein Verlierer mehr. You said, I have depression. Ich habe Depressionen. I'm going to one day myself. I hadn't had time yet. As soon as I do, I'm going to try it out and see so I can understand what it is. But you know, we're not defeated. Ich habe noch keine gehabt, aber eines Tages werde ich es auch mal ausprobieren, damit ich das verstehen kann. Aber wir sind nicht diejenigen, die in der Niederlage leben. If I live 10 more years, I've got on my calendar on July the 14th, I've got a place there to have a nervous breakdown if I make it 10 more years. Also ich habe also wenn ich weitere 10 Jahre praktisch noch lebe, ich werde einen Kalender haben, wir werden das ankreuzen auf dem 14. Juli, dann werde ich dann meinen Nervenzusammenbruch haben. You see, when you really see who you are in Christ, let me be serious, when you really know who you are in Christ. Aber lasst mich jetzt mal ernst sein, wenn ihr wirklich wisst, wer ihr in Jesus Christus seid, you just don't have enough time for all this negative stuff. Dann habt ihr für diese negativen Dinge überhaupt keine Zeit. You get to thinking about what God has prepared. Du musst einfach nur an das denken, was Gott bereits vorbereitet hat. And I'm not talking about a future where you're floating around in space like some kind of, my wife translated it, Casper the Friendly Ghost or something. Und wir werden nicht durch die Lüfte irgendwie schweben in der Ewigkeit, wie so ein Casper, so ein freundlicher Geist oder irgendwas, wie meine Frau übersetzt. And you better be nice to me. Und sei besser nett zu mir. You know, God may put me over Austria, you don't know. Gott wird mich praktisch über Österreich stellen und ihr wisst es vielleicht gar nicht. No, I don't think so. I think maybe the North Pole. Aber warum lacht er? Vielleicht ist es auch der Nordpol. Rejoice in the Lord. Erfreut euch am Herrn. And again I say rejoice. Und wiederum sage ich, freut euch des Herrn. We have something to rejoice about. Wir haben etwas, worüber wir uns freuen können. Why did he say we are more than conquerors? Warum hat er gesagt, wir sind mehr als Überwinder? The Bible never says we're conquerors. Die Bibel sagt nie, dass wir Überwinder sind. That's baby stuff. Das ist für die Kleinkinder. He said you are more er than sagt, conquerors. Ihr seid mehr als Überwinder. Jesus has already conquered. Jesus hat bereits überwunden. We're past that. Und wir sind darüber schon hinaus. We are victors. Wir sind Sieger. Christ is building the church. Christus baut seine Gemeinde. God is holding the title deed. Und Gott hält diese Besitzurkunde. Gabriel is waiting to blow the trumpet. Gabriel wartet nur darauf, die Posaune erschallen zu lassen. And that won't produce this. Und das wird dann so ausschauen. Wird nicht so ausschauen. That will make us praise God. Oh, das wird uns Gott preisen lassen. Wir werden nicht so ausschauen. You might even jump up in a service and say glory to God. Und wir werden vielleicht in einem Gottesdienst aufspringen und sagen, Gott sei die Herrlichkeit. Wouldn't that give some heart attacks? Das wären tolle Herzattacken. Might as well practice down here. We're going to praise God when we get to heaven. Vielleicht können wir ein bisschen schon hier üben, damit wir dann Gott preisen können im Himmel. So I encourage you. Ich möchte euch nur ermutigen. Know who you are. Know who you are. Wisst, wer ihr seid. Know who Axel is. Wisst, wer ich bin. Know that we are victorious. Wisst, dass wir Sieger sind. Know that we're on the winning side. Wisst, dass wir auf der Gewinnerseite stehen. Know that God has given you amazing church in this world. Wisst, dass Gott euch eine erstaunliche Gemeinde gegeben hat hier in dieser Welt. And I tease your pastor. He is an amazing pastor. Und ich kann nur über den Pastor sagen, er ist ein erstaunlicher Pastor. Und wenn er dem nicht zustimmt, dann habt ihr das Recht. Aber wisst ihr, was ich vorschlagen würde? Ich würde einfach vorschlagen, dass ihr einfach wirklich ihn kennenlernt, ihm nahe seid. Ich werde da einfach ihm ganz nahe sein. Ich mag ihn zwar nicht, aber ich werde nahe sein. Aber ich werde mich ihm nähern. And you know what'll happen? Und wisst ihr was? You'll hear his heartbeat. Dann werdet ihr seinen Herzschlag hören. You will, I promise you. Du wirst seinen Herzschlag hören. And you'll know that he loves you. Und du wirst dabei erkennen, dass er dich liebt. And that he's for you. Und dass er für dich ist. And all of a sudden, und ganz plötzlich you're listening, hörst du zu and you can't hear his heartbeat anymore. Und plötzlich kannst du seinen Herzschlag nicht mehr hören. Because it's beating with your heart. Weil es auch in deinem Herzen schlägt. And that's what the church is. Und das ist das, worum es geht in der Gemeinde. One heartbeat, ein Herzschlag. Which is really Jesus's heartbeat. Und es ist eigentlich der Herzschlag Jesu Christi. Thank you. God bless you. We love you. Dankeschön. Gott segne euch. Wir lieben euch.